Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 74, wenn wir Gott anbetteln und er dennoch schweigt. Und noch eine kleine Ansage vorweg, wir haben die Folge vor der sogenannten Corona-Krise aufgenommen. Von daher habt bitte Verständnis, dass wir auf das Thema nicht eingehen und es auch gar nicht im Hinterkopf präsent haben. Und dennoch viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tischgespräche. Grüß dich, Knut, und dir einen wunderschönen guten Mittag. Ja, lieber Malte, vielen Dank für diesen Gruß. Den gebe ich herzlich zurück. Und wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Und wir haben heute eine neue Folge zu einer biblischen Geschichte. Mhm. Die ist uns als Wunschtext gemailt worden. Ja. Auch hier ohne weitere Fragen, soweit ich weiß. Das heißt, wir können mal gucken, was es da für Fragen geben könnte. Mhm. Und, ja? Ja, sogar von einem aus meiner Gemeinde ist sozusagen die, der Wunsch. Okay, dann überlasse ich dir heute mal das Wort. Nein, so ist es ja nicht. Und zwar ist es die Geschichte von der kanaanäischen Frau oder von der syrophönizischen Frau. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, vielleicht kennt ihr sie auch nicht. Aber wir lesen sie in jedem Fall einmal vor. Und zwar, es gibt sie auch in mehreren Fassungen in der Bibel. Und wir gehen heute mal nach der Matthäus-Fassung. Matthäus, Evangelium, 15. Kapitel, ab Vers 21. Und Knut, magst du lesen? Gerne. Die kanaanäische Frau. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tische ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Vielen Dank. Spannende Geschichte. Und wir haben uns vorgenommen, die einmal Vers um Vers durchzugehen. Das finde ich manchmal ganz hilfreich, sich so ein bisschen vorzutasten. Also ich erlebe das häufig tatsächlich bei Bibelarbeiten, wenn man so gemeinsam einen Text liest und gleich jeder am Anfang mit seinen ersten Eindrücken startet, dann verliert es sich manchmal und geht in ein großes Kuddelmuddel über. Und dann kann es manchmal helfen, einfach sich Vers um Vers nach vorne zu tasten, weil manche Sachen sich dann auch stückweise entfalten. Und so wollen wir es heute auch machen. Und fangen mit dem ersten Vers an, das ist der 21. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon. Und das sind ja erstmal jetzt irgendwie zwei Städtenamen, Tyros und Sidon, mit denen man nichts anfangen kann. Also es gibt ja auch irgendwie Städtenamen im Norden, Buxtehude. Also das gibt's wirklich, gibt's so Orte. Ja. Und Tyros und Sidon gibt's auch. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wo das eigentlich ist. Also, ja, genau, weil man das dadurch nicht nur geografisch eingrenzen kann, sondern man weiß ein bisschen was über diese Städte und weiß damit sozusagen was über die Besonderheit. Die waren im heidnischen Gebiet. Ja. Also es waren Städte, in denen die keine Juden lebten, sondern in denen Heiden lebten. Also von denen die Juden sozusagen vorher das Land erobert hatten. Mhm. Und das war eigentlich so, als guter Jude vermied man es eigentlich, dahin zu gehen, wenn man konnte. Man blieb lieber unter denen, die eben gut waren. Aber da Jesus geht dahin, in das Gebiet der Heiden und der Kanaanäer. Mhm. Vielleicht deshalb auch spannend, also das ist ja auch das Gebiet der Unreinen, ne? Ja, also die genau. Heiden sind ja die Unreinen. Ja. Und kurz bevor diese Geschichte... Geschichte direkt davor geht es um dieses Thema. Da gibt es einen großen Dialog, den Jesus hat mit den Pharisäern in Matthäus 15. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Und da geht es um die Frage, was macht eigentlich die Menschen rein oder unrein? Und so die Auffassung, die Jesus vorfindet, ist, dass das Entscheidende ist, was man isst. So, dass die Leute sagen, wenn man bestimmte Speisen isst, das macht einen unrein. Und Jesus sagt... Nee, so ist es nicht, denn das, was du isst, kommt am Ende auf der Toilette wieder raus, so zugespitzt und sagt dann, entscheidend ist im Grunde nicht, was reingeht, sondern was aus dir rauskommt. Also was in deinem Herzen ist. In deinem Herzen ist all das Böse und das kommt dann aus dem Mund raus. Also nicht, was du isst quasi, macht dich unrein, sondern was du im Grunde sagst und was im Grunde dann... Was du bist eigentlich. Was du bist. Was, also das, was du sagst, zeigt, was in deinem Herzen vorgeht. Und das ist ganz interessant, weil dieses Motiv eigentlich in dieser Geschichte, dieser Frau gleich, wir werden das sehen, wieder aufkommt. Also wer ist eigentlich hier rein und unrein und wer zeigt eigentlich mit dem, was er sagt, was in seinem Herzen eigentlich Ja, und Jesus geht ganz demonstrativ sozusagen in das Gebiet, wo man sonst nicht hinging, weil man von außen sonst unrein wurde. Genau. Also eigentlich könnte man sagen, Jesus verunreinigt sich jetzt hier, indem er zu den Nach der alten Vorstellung, genau. Aber Jesus stört das nicht, beziehungsweise er ist eigentlich gekommen, um die Unrein reinzumachen. So. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Wir gehen weiter mit dem nächsten Vers, der 22. Ich lese ihn einfach nochmal. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Gibt es was dir auffällt an dem? Das wird nochmal betont, was eben schon im ersten Vers ist. Das ist jetzt eine Frau von dem, sie kommt aus diesem Gebiet, sie ist eine kananäische Frau. Mhm. Normalerweise würde man sagen, Vorsicht, Finger weg. Mhm. Und sie kommt und nähert sich Jesus und hat offensichtlich von ihm gehört und ist nicht vorsichtig, nicht höflich, sondern sie schreit ihn an. Ja. Also der brennt es auf dem Herzen. Was ist in ihrem Herzen? Ne? Also offensichtlich eine große Not und sie ruft ihn, nennt ihn Herr. Mhm. Du Sohn Davids, ja. Haben wir eine Folge zu gemacht, ist ein messianischer Titel. Mhm. Also da kommt sehr viel jüdischer Glaube zum Ausdruck, dass er als Herr und das ist das, was sonst die Jünger auch sagen. Und erbarme dich meiner. Auch da haben wir mal in der Gottesdienstfolge Kyrie Eleison. Malte ist es wieder eingefallen, er kann das Lied doch. Genau, also das, was aus dem Mund dieser Frau kommt, zeigt, dass in ihrem Herzen ganz viel Glaube und Vertrauen ist, dass dieser Mann, Jesus, ihr helfen kann. Und was ihr im Grunde diese Vorstellung auf den Kopf stellt, also dass sozusagen aus dieser in Anführungsstrichen unreinen Frau im Grunde ganz viel, ich sag mal, echter Glaube kommt oder ja, Glaube genau. Kommt. Ne? Das, wo man es eigentlich nicht erwartet. Finde ich ganz spannend. Herr ist übrigens im Matthäus-Evangelium, wenn man darauf guckt, immer eigentlich eine Vokabel, die Jünger verwenden, um Jesus anzusprechen. Also sie stellt sich damit quasi in die Reihe der Jünger. So. Mhm. Also als eine, die Jesus nachfolgt. Das, was ich auch spannend finde, im Griechischen ist das Wort für Schreien ein Imperfekt, was sozusagen den Beginn einer Handlung ausdrückt. Das ist das, also man kann sich das vorstellen, die ist am Dauerschreien. Also das ist jetzt nicht einmal nur, dass sie sagt, Jesus und Davids, erbarme dich meiner, sondern... Die wird gar nicht fertig mit dem Schreien. Die hört gar nicht auf. Die macht Druck, sag ich mal. Die, das sieht man ja auch in dieser Geschichte. Wieder und wieder lässt sie nicht locker und fängt an, ihm da auch, stelle ich mir zumindest so vor, mit einer Lautstärke anzugehen, weil es ihr auch wichtig ist. Kyrie Eleison, dachte ich nochmal so, erbarme dich meiner. Ich finde es ja schon eine spannende Formulierung und ich weiß nicht, ob die uns heute so leicht von den Lippen gehen würde, weil sie ja im Grunde voraussetzt, dass sie das Erbarmen von Jesus braucht, also dass er ihr gnädig ist. Also sie sagt ja nicht, Jesus, ich habe jetzt einen Anspruch auf was, bitte tu doch, gib mir das, was mir zusteht. So. Also um es vielleicht ein bisschen vorsichtig zu formulieren, ich erlebe Menschen, also oder uns Menschen ja schon, gerade wenn wir was Schlimmes widerfährt und sie hat ja was Schlimmes, ihrer Tochter geht es nicht gut und dass sie dann sagt, Gott, du müsstest doch eigentlich Genau, du müsstest mir doch jetzt helfen. Daraus wird oft ein Vorwurf gegenüber Gott, ja, als hätte Gott sozusagen seinen Job nicht gemacht. Als würde mir eigentlich Gesundheit oder Glück oder was auch immer zustehen. Ja. Und wenn das nicht ist, dann hat Gott was falsch gemacht und schuldet mir eigentlich was. Ja. Während wenn es mir gut geht und so, ich nicht die ganze Zeit danke, danke, danke sage, so, sondern das ist sozusagen der Standard-Level ist eigentlich, dass alles super läuft. Genau. Und wie es rutscht da drunter, dann kann man sauer auf Gott werden. Das kann ich auch emotional total nachvollziehen, ja, ja, geht mir genauso. Aber ja, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, denkt man, das ist ja schon interessant, wie sich, was für eine Anspruchshaltung wir auch entwickelt haben. Ja, ich finde es auch geschichtlich unglaublich interessant. Also, das ist ja im Grunde auch die Theodizee-Frage, die damit verbunden ist. Und die ist, erlebe ich heute bei vielen Menschen einen Grund, wo sie sagen, ich kann nicht an einen Gott glauben, weil im Grunde so viel Schlimmes passiert. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte eigentlich guckt, war dieser Vorwurf in der Stärke nie so stark da wie in unserer jetzigen Zeit. Und was ja sozusagen, wenn man es logisch sieht, irgendwie komisch ist, weil es ja uns gut geht, wie es noch nie Leuten gut gegangen ist. Also es gab ja, also wenn man sich die Biografien auch was Kindersterblichkeit und überhaupt mit Krankheit und Lebensstandard anguckt, also die Frage müsste ja eigentlich in anderen Zeiten viel stärker noch sein. Ja, aber ja. Ich sage auch gar nicht, dass man diese Frage deshalb nicht stellen darf, darum geht es mir nicht, aber trotzdem wahrzunehmen, dass das ja auch was über uns aussagt und dass diese Frau offensichtlich da anders, auf einer anderen Spur ist. Also zumindest sagt, sie braucht Erbarmen, sie braucht Gnade, sie weiß eigentlich, dass sie keinen Anspruch darauf hat, dass sie. Ja, genau, es ist nicht als Vorwurf formuliert. Es ist nicht als, genau, es ist nicht so, du müsstest doch und, und das, das bringt mich zumindest ins Nachdenken. Ich habe jetzt auch keine fertige, jetzt müssen wir es genauso machen wie sie, aber es bringt mich ins Nachdenken, wie sie es macht. Ich gehe mal weiter, Vers 23. Ja, denn jetzt wird's krass. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Warum wird es jetzt krass? Ja, weil das total unerwartet ist, finde ich, bei dem Jesusbild, was ich habe oder was so verbreitet ist, wo Jesus immer den Leuten dient, bereit ist, ihnen zu helfen. Und gut, manchmal ist das ein bisschen komisch, als sie den Gelähmten einmal zu ihm bringen, dann vergibt Jesus dem nur die Sünden und kümmert sich überhaupt nicht um das körperliche Gebrechen. Da ist man auch vielleicht ein bisschen irritiert. Aber grundsätzlich ist Jesus doch sehr ansprechbar und nett und freundlich. Und hier ist er ja so ganz anders. Also schroff ist ja, der ignoriert die. Das passt überhaupt nicht zu dem, was wir auch in unserem Podcast so groß machen. Das ist richtig gemein. Und ich finde, das ist ja nochmal so unterstrichen. Also er sagt, da steht ja nicht nur, und er antwortete ihr nicht, sondern er antwortete ihr kein Wort. Also ja. Das ist auch nochmal eine, irgendwie nochmal ein intensiver, finde ich so als. Nicht mal eine Ablehnung, sagt so, weißt du, am Anfang ist es wirklich. Er schweigt. Und ich dachte mir, so als ich das mir nochmal in der Vorbereitung angeguckt habe, das ist ja auch eine Erfahrung, die Menschen heute machen. Genau. So, also wir rufen, Herr, erbarme dich. Also wie hoffe ich, wir machen das ja auch im Fürbittengebet bei uns im Gottesdienst, dass wir das rufen quasi, Kyrie eleison oder Herr, erbarme dich. Oder. Und wie viele Gebete sind nicht erfüllt? Bei wie vielen Dingen würde ich gerne wissen, was Jesus dazu denkt und ich weiß es nicht. Und er antwortete mir kein Wort. So, also dieser Satz, dass der einfach so da steht. Das deckt sich mit der Erfahrung, die man als Christ auch macht. Ja. Ich habe im Kommentar gelesen, das fand ich eigentlich ganz klug, der sagte, der Ausleger, und das ist ja keine Begründung angegeben, warum? Also es gibt jetzt fromme Ausleger, die sagen, er wollte sie testen und er. Also, ja. Steht gar nichts da. Er redet nicht mit ihr. So, jetzt kann man die Motive irgendwie spekulieren von Jesus, aber wir wissen es nicht. Und dann kommen die Jünger auf den Plan. Und die sind schon genervt von der schreienden Frau. Was ich auch wieder also bezeichnend finde. Also ich finde ja immer, also Matthäus, einer der Jünger, der das mit aufschreibt, der wahrscheinlich selber dabei war, bekleckert sich ja nun wirklich nicht mit Ruhm. Ne? Also man könnte ja auch. Also hätte ich mich irgendwie eingetragen in die Geschichte, ich hätte mich lieber ja als im guten Licht dastehen lassen. Aber so ein Anwalt der Frau. Hierher kannst du nicht. Kannst nicht was machen. Du hast doch sonst so viel drauf. Hier, komm, hilf ihr doch. Oder irgendwie so, nö. Komm, mach, dass die weggeht. Ja, und notfalls heil doch da das Kind. Also mach das, aber Hauptsache. Heil sie oder schick sie weg, das ist ja völlig egal. Genau. Es geht nur um das Ergebnis. Ja. Lass sie gehen. Sorg dafür, dass sie. Du musst jetzt was machen, sonst läuft uns die ganze Zeit hin und her. Egal was. Das machen die Jünger auch ständig in dem Evangelium. Das Gleiche haben sie schon bei der Speisung. Also Jesus, schick die Leute weg, bitte. Ja. So. Und dann sagt Jesus, gib ihr ihnen zu essen. Also irgendwie Jesus, das finde ich ja spannend, dass Jesus auf der einen Seite ihr nicht antwortet, aber dennoch sie nicht wegschickt. Also dennoch nicht, also irgendwie scheint er ja was mit ihr vorzuhaben. Also offensichtlich kommt da ja noch was. Also er ist ja nicht, also er gibt ja nicht den Jüngern nach und sagt, ja, also hau ab. Ja, das ist jetzt aber sehr nett. Also wenn ich jemanden anspreche und der ignoriert mich total und sagt kein Wort zu mir, dann ist nach einer Zeit auch jetzt nicht meine Hoffnung, na, er hat mich noch nicht weggeschickt, sondern gar nicht reagieren ist dann fast schlimmer als wegschicken. Ist schlimmer als, tut mir leid, ich kann jetzt nicht, tut mir leid, ich will jetzt nicht, was weiß ich, weißt du? Also dieses lange nicht wegschicken würde mich eher wütender machen und frustrieren. Ja. Okay, wir sind da unterschiedlich. Endlich mal. Ja. Genau. Ich lese mal weiter, Vers 24. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Was hat das mit Schafen? Warum kommen hier Schafe vor? Na, erstmal, er reagiert auf die Jünger, indem er sie quasi wegschickt. Mhm. Er sagt, für dich bin ich nicht zuständig. Ich bin geschickt zum Volk Israel, zu dem sie nicht gehört. Mhm. Er benutzt dabei dieses Bild mit den Schafen und damit klingt an, im Alten Testament kommt häufig das Bild, dass Gott der Hirte ist und wir die Schafe, und das wird vor allen Dingen auch für Israel gesagt, dass für Gott David. Für David, genau, auch wieder diese David-Anspielung, der ja, bevor er König wurde, Hirte war. Und in Hesekiel 34, ich werde euch einen neuen David schenken, einen Hirten, der genau, sozusagen. Also das war so ein Bild für den Messias, dass er ein Hirte für die Schafe Israels ist. Also wenn Jesus das hier so sagt, dann klingt damit auch so ein bisschen Anspruch an, wer er ist. Aber an der Stelle ganz exklusiv und du bist nicht dabei. Ja. Für dich bin ich nicht gekommen. Also auch nicht so nett. Nee. Ich muss mal zugeben, ich habe einmal, es gibt sowas, das heißt das Markus-Theater. Kennst du das? Ja. Das habe ich mal in Kiel gesehen. Da haben also Laien das Markus-Evangelium als Theaterstück aufgeführt, ohne große Requisiten. Einfach das, was da steht, so vorgespielt. Und also der Jesus, der war total unsympathisch. Also ich fand das echt mutig, den als Jesus zu besetzen. Aber natürlich, die nehmen alle die Originaltexte. Ja, das ist also nicht irgendwie bearbeitet, sondern die machen das Markus-Evangelium so, wie es da steht. Was der Markus-Evangelium sagt, kommt auch in dem Stück. Und man ist doch überrascht, wie hart Jesus da doch oft rüberkommt, was man nicht so im Blick hat. Und ich muss aber sagen, der hat auch selbst bei den Stellen, die man auch noch ein bisschen anders hätte spielen können, hat er eher so einen schroffen Jesus gespielt. Also dieser Schauspieler hatte auch den Mut, diese ganzen schroffen Aussagen Jesu und Verhaltensweisen so voll auszuspielen und das nicht irgendwie abzuschwächen. Nachher wurde das dann bei der Kreuzigung richtig gut. Also nachher fand ich, das war eine tolle Besetzung. Aber am Anfang habe ich gedacht, Mensch, so kann man das doch nicht machen. Aber tatsächlich steht das da so, dass Jesus so schroff manchmal auf Menschen reagiert. Ja. Man hat ja noch das wunderschöne Gleichnis vom verlorenen Schaf eigentlich. Das klingt da ja so an, ne? Also ja, wo der Hirte den Schafen hinterhergeht und überall sucht. Und hier sieht er nun andere verlorene Schafe und sagt, ja, lass sie in der Wüste verrecken. Ja. So, also ich überspitze das jetzt mal zu, aber das ist ja das, was da. Genau. Was ich mir auch irgendwie. Das können wir uns ja nicht vorstellen. Ne? Für uns ist das völlig selbstverständlich. Gott liebt alle Menschen. Jesus liebt alle Menschen. So. Und irgendwie so diese Ablehnung zu hören, ne? Zu sagen, aber dich nicht. Mhm. Also. Aber ja, beeindruckend, wie die Frau damit umgeht. Ne? Die lässt sich ja überhaupt nicht stoppen. Nee. Die bleibt ja sozusagen dran, also es gibt ja mehrere so Geschichten, also irgendwie die bittende Witwe gibt es ja auch im Lukas-Evangelium, also so dieses Dranbleiben. Und trotzdem Na gut, wir lesen das erstmal, wie sie damit ja, weiter dran wird. Ne? Genau. 25. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Also sie widerspricht ihm erstmal gar nicht, ne? Mhm. Also sie sagt jetzt auch nicht, Jesus, stimmt doch nicht. Ja. So, also regt sich über ihn auf. Sie sagt ja auch nicht, wie kannst du nur, sondern sie bleibt eigentlich in der Spur, dieser Kyrie-Eleison-Spur, sag ich mal, Herr, erbarme dich, vom Anfang. Und sie, und das ist ja sehr intensiv, ne? Sie fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, hilf mir. Was ich daran auch spannend finde, ist, dass das auch wieder was über Jesus aussagt. Also eben hatten wir ja schon das, wo er gesagt hat, ich bin nur gesandt zu den Schafen, wo er mit sich selbst im Grunde zu Hirten macht und einen messianischen Anspruch hat, ist dieses vom Menschen niederfallen. Also das griechische Wort anstelle ist Proskynese. Das hat immer auch so eine Anbetung. Ja. Und für jeden frommen Juden ist eigentlich klar, das steht keinem Menschen zu, das gegenüber einem anderen Menschen zu tun, weil allein Gott wird angebetet. Deswegen ist das auch so, also in der Apostelgeschichte sieht man das par excellence. Also Apostelgeschichte 10 gibt es eine Geschichte, wo Petrus zum Hauptmann Cornelius geht und der als erste, als er Petrus sieht, fällt er ihm vor die Füße und fängt an, ihn quasi anzubeten. Und das Erste, was Petrus macht, ist, dass er diesen stark, wahrscheinlich muskulösen Soldaten, so stelle ich es mir vor, in vielleicht Uniform, also den erstmal hochzuzerren. Mhm. Aber Petrus zerrt ihn erstmal so hoch und sagt, ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Aber dieser Satz, ich bin auch nur ein Mensch, den Petrus sagt, den sagt Jesus nie, sondern das lässt Jesus er. Jesus lässt sie. Lässt Jesus sie. Akzeptiert das quasi. Mhm. Ja, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber weil die gesamten Evangelien ja eigentlich immer um die Frage kreisen, wer ist Jesus? Mhm. Also die wollen uns eigentlich immer die eigentliche Frage, die alle Evangelien stellen und implizit und explizit beantworten, ist die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Das ist so die Kernfrage der Evangelien. Und das ist so ein kleiner Aspekt davon. Wir gehen weiter. 26. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Immer noch ein drauf. Immer noch das hört die auf, ne? Ja. Manche Beleidigung muss man ja erklären. Aber es ist eine. Du Hund ist. Du Hund ist auch bei uns. Fällt mir keine Kultur ein. Mein Horizont ist natürlich auch sehr begrenzt, aber mir fällt keine Kultur ein, in der du Hund Lob ist, also aber in dem damaligen Kontext ist es völlig klar, ein Hund ist ein unreines Tier und das ist also eine große Beleidigung. Ja. Also. Und allein auch in der Gegenüberstellung zu Kind, ja, das eine sind Kinder, also Menschen, und das andere sind Nicht-Menschen. Ja, das ist eine ganz klare Abqualifizierung. Ich bin für die Kinder da und ich kann dir nicht was wegnehmen und den Tieren, den Nicht-Menschen geben. Also auch hier Beleidigung, Ablehnung. Und wieder nicht warum, ne? Also irgendwie. Ja, was heißt nicht warum? Also er bleibt völlig in den klassischen und auch bekannten. An der Stelle ja ist es ja quasi begründet, Aufteilung, dass verschiedene Völker sich gesagt haben, wir sind die eigentlich wahren Menschen und die anderen sind die Nicht-Menschen. Das ist ja auch so eine kulturelle Eigenschaft, dass man das häufig macht, wenn Kulturen aufeinander stoßen, dass man andere Kulturen entmenschlicht. Und das war damals üblich, dass die Juden eben, wir sind die Reinen, wir sind das Volk Gottes, die anderen sind die Unreinen, das sind die Hunde. Und das hat die Frau bestimmt schon von anderen Juden mal gehört, wenn sie mit denen Kontakt hatte. Und Jesus nimmt es hier so auf. Ich lese weiter, wie sie dann umgeht. 27. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie zieht sich den Schuh auch noch an. Ja. Wie findest du das? Das ist jetzt. Das ist, das ist ja eine Falle jetzt. Weiß ich nicht, ob das. Ja, das darfst du gar nicht schlecht finden, ne? Das darf ich gar nicht gut finden. Darfst du gar nicht gut finden? Jetzt muss ich. Ja, wir würden doch heute jedem, dem man sagt, du bist ein Hund, kein richtiger Mensch, würden wir das sagen, das darfst du nicht gefallen lassen. Da musst du widersprechen, das darf keiner sagen. Wir würden jeden empowern, sozusagen, sich dagegen zu wehren. Und nicht sich diesen Schuh als Erniedrigung anzuziehen. was die Frau macht, wobei ich glaube, es geht hier nicht, der Frau ist das hier an der Stelle tatsächlich egal. Es geht hier nicht um ihren Status an der Stelle. Das sagt sie, also das wird ja auch sie widerspricht ja dem, also was Jesus sagt. Ja, nicht so richtig. Na, sie sagt ja, sie bestätigt, ja, Herr, sagt sie, es ist richtig, alles, was du sagst. Und sie hat ja weiter ihre Absicht und deswegen widerspricht sie auch, geht ja auch mit dem Aber. Das steht aber im Original nicht. Es gibt, okay. Das ist ganz interessant. Das ist, also das, was sie im Griechischen hast du mich benutzt, weil das immer besser vorbereitet. Ja. Ist sozusagen nie ein Kontrapunkt. Ja, ich finde, das Aber ist hier aber inhaltlich richtig, weil sie inhaltlich ja trotzdem sagt, pass auf, ich habe was, was du noch nicht bedacht hast. Sie will ja trotzdem ihre Absicht durchbringen gegenüber allem, was er sich jetzt bis jetzt verhalten hat. Also es ist ja ein Gegendings. Nur sie lässt sich überhaupt nicht von dieser Stellungssache ablenken. Sie sagt, das spielt doch keine Rolle. Auch die Hunde kriegen das, was vom Tisch der Kinder fällt. Also auch wenn ich ein Hund bin, auch ein Hund kriegt das, was vom Tisch der Kinder fällt. Also ich finde damit, es geht hier nicht darum, die Frau ist nicht das Vorbild darin, dass sie sich erniedrigt und sagt, ja, ich bin nur ein Hund, sondern sie sagt, aber das spielt keine Rolle. Auch die Hunde kriegen das, was vom Tisch der Kinder fällt. Also sie kann sich den Schuh auch anziehen, weil sie weiterhin sagt, ich brauche was von deinem Brot. Also ich bin da insofern vielleicht ein bisschen anderer. Ja, du kannst auch kommen, Alter. Nein, also ich finde. Du bist vorbereitet. Nein, aber ich würde sagen, sie ist schon auch darin auch ein Vorbild, dass sie sich in dem Sinne erniedrigt, also wenn man das Wort benutzen will. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sie sich, dass wir das als Menschen gegeneinander so machen sollen und irgendwie. Aber sozusagen Gott gegenüber auch zu wissen, irgendwie auch diese Demo zu haben, zu sagen, ich weiß, dass es ein bisschen so gegen unsere Zeit läuft, aber irgendwie, wenn ich das Lied denke, Jesus nimmt die Sünde an, keiner Gnade sind wir wert, doch hast du in deinem Worte eidlich sich dazu erklärt, seht nur die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan, Jesus nimmt die Sünde an. Also dieses, dass sie eigentlich weiß, sie hat es nicht verdient, aber sie weiß, dass es Gott ein Gott ist, der überreich schenkt und der so viel schenkt, dass sogar was überfällt. Und das soll mir reichen und will mir reichen. Also daran finde ich sie schon ein Vorbild. Also dass sie, natürlich, dass sie kein Statusspiel spielt, aber schon auch, dass sie sagt, ich weiß, ich brauche dich mit deinem Erbarmen und mit deiner Gnade. Ja, ich halte jetzt nochmal dagegen und ich formuliere es so, dass du es nicht ablehnen kannst. Ich glaube, sie sagt... Mach eine Formulierung, die du nicht ablehnen kannst. Genau, Mafia-Theorie. Also, ja, weil ich glaube, es geht nicht darum, wer sie ist, sondern es geht darum, wer Jesus ist. Na Malte, also verstehst du, das wäre mehr mein Fokus sozusagen. Ja. Ich lese mal den letzten. Aber ich muss ja improvisieren hier. Ich lese mal den letzten Vers vor. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ich frage es mal so, weil es vielleicht der Elefant im Raum sein kann. Stimmt die Formel, wenn mein Glaube groß ist, kann Jesus mich heilen? Denn das ist ja das, wie man den Text lesen könnte. Ne? Also, und ich kenne sogar christliche Kreise, wo das ist. Habe den Glauben wie Jesus und dann bist du vielleicht auch oder nicht wie, mehr. Oder hier in dem Fall wie diese genau, Frau. Habe den Glauben wie diese Frau. Ja, aber dem würde die Frau, glaube ich, nicht zustimmen. Also natürlich wird die Frau hier als Vorbild dargestellt. Ja? Mhm. Also, aber es geht doch darum, dass Jesus ihr, dass Jesus die Tochter heilt und dass er das auch macht, obwohl alles an Erfahrung dagegen gesprochen hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, weswegen diese Geschichte gut ist, weil wir doch diese Erfahrung, du hast es am Anfang gesagt, weil wir doch diese Erfahrung machen, dass wir sozusagen, dass Gott schweigt, dass er uns ablehnt oder was weiß ich. Und das passiert im Christsein auch. Und diese Geschichte zeigt, das gab es damals auch schon. Und trotzdem heilt Jesus die Tochter dieser Frau. Also ich finde, diese Geschichte macht Mut, eben nicht auf die Erfahrung zu gucken, sondern auf den, der heilen kann. Und nicht zu denken, wenn Gott mir so begegnet, dann habe ich was falsch gemacht. Oder das ist hier keine Technik, glaube ich, wie man Gott doch noch rumkriegt. Mhm. Und dass Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu so und so. Also er sagt ja später, es gibt ja andere Stellen, wo man schon mitkriegt, dass er eigentlich alle im Blick hat. Ja. Und dass er sagt, ich habe noch andere Schafe, nicht nur aus dem Haus Israel und so weiter. Diese Stellen gibt es ja auch. Also an dieser Stelle wird doch sehr deutlich, dass Jesus sich quasi verstellt. Und dass Jesus es dieser Frau zumutet, dass er ihren Glauben nicht stärkt, was in dem Fall auch nicht nötig ist, weil die Frau hat so einen Glauben, dass sie einfach sagt, nein, hilf mir und bitte, ich brauche es, ich bin ein Sünd, eine unreine Frau, also ein Hund, wenn du das so möchtest. Also der Blick der Frau geht nicht, aber guck mal, ich habe so einen starken Glauben und ich habe dich jetzt ganz oft gebeten, ich habe dich jetzt so oft gefragt und beim dritten Mal musst du doch, sondern die Frau sagt die ganze Zeit, wer bist du? Und darum geht's, glaube ich. Und ich glaube, diese Geschichte steht drinne und Jesus mutet dieser Frau das zu und mutet uns das zu, um uns auch zu ermutigen, zu sagen, deine Erfahrungen sind nicht gleichzusetzen mit der Zuwendung Gottes, sondern es kommt in jedem Christenleben auch vor, dass man Erlebnisse hat wie diese Frau. Amen. Nein, wirklich, ja, guter. Dann sind wir uns ja wieder einig. Nein, also das, ja, kann ich besser. Können wir Freunde bleiben? Ja. Genau. Tischgespräche waren das wieder für heute. Wenn ihr was habt, ein Thema, was euch interessiert, eine Bibelstelle, ein Thema, eine Frage, schreibt uns das gerne. Eine E-Mail unter Tischgespräche. @gmx.net, Tischgespräche mit der E. Wenn ihr mögt, tut uns auch gerne Gefallen und schreibt vielleicht eine kurze Rezension bei iTunes. Das hilft zur Sichtbarkeit des Podcasts weiter. Genau, ist vielleicht nur ein paar Minuten, aber es hilft tatsächlich, dass der Podcast sichtbar bleibt. In jedem Fall freuen wir uns, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.